Abschnitt 14 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. In der Oase. Teil 7. Als der Morgen zu grauen begann, standen wir auf, um die Pferde zu besteigen. »Jetzt bin ich neugierig, was euer Pferd sagen wird«, meinte Old Wubble, »denn mit der Maskerade hört es jetzt wohl auf?« »Ja.« »Wollt ihr meine Indianerdecke mit auf euer Pferd nehmen, Mr. Cutter?« »Ja, gebt sie her.« »Jetzt noch nicht, sondern erst dann, wenn ich aufgestiegen bin.« »Well, sonst würde es euch gar nicht hinauflassen.« »Es müsste wohl, aber ich würde dabei Zeit verlieren, und das ist nicht notwendig. Ich werfe sie euch zu.« Ich ging zum Pferde hin, um es zu liebkosen. Es zeigte sich misstrauisch und unruhig. Es sträubte die Mähne, schnaubte und zerrte am Lasso. Der Pflanzengeruch hatte sich verloren und das Tier wurde nur noch durch die Indianerdecke getäuscht. Ich zog den Pflock aus der Erde und steckte ihn in die Satteltasche, sprang auf, band den Lasso vom Halse des Pferdes los und wickelte ihn in Schlingen. Die anderen standen neugierig da, hielten sich aber fern, um nicht von dem Tiere umgerissen zu werden, wenn es plötzlich ausbrechen sollte. Es ging ein eigentümliches Zittern durch seine ganze Gestalt. Ich kannte dieses Zittern. Es war das Vorzeichen des nahen Kampfes. Im Nu flog die Decke herab und zu Old Wubble hinüber. Ebenso schnell warf ich mir den Lasso über die Schulter. Mit der einen Hand die improvisierten Zügel ergreifend, zog ich mit der anderen den Hut unter dem Rocke hervor, um ihn aufzusetzen und fest anzudrücken. Da warf das Pferd den Kopf herum. Einen einzigen kurzen Augenblick nur sah es mich. Dann wieherte es laut und zornig auf und stieg vorne empor. Die Zügel mit beiden Händen fest anziehend, legte ich die Schenkel noch viel fester an. Es war dem Überschlagen nahe. Ich drückte es nach vorn und riss es dabei mit solchem Nachdrucke seitwärts, dass es sich einmal um seine eigene Achse drehte. Da kam es vorn nieder und schlug hinten aus. Vergeblich. Es bockte, indem es den Rücken krumm bog und mit allen Vieren in die Luft ging. Es stand still, um mich zu betrügen, und sprang dann plötzlich mit vollständig steifen Beinen auf die Seite, damit ich auf der anderen Seite herabstürzen möge. Ebenso vergeblich. Es erging sich in allen den Mucken, die einem sogenannten Bucking Horse andressiert werden. Ich blieb fest sitzen. »Bravo, bravo, Sir«, rief der alte Wubble. »Ihr habt einen famosen Sitz, das muss ich sagen. Der Racker macht es euch schwer, er hat den Teufel im Leibe.« »Oh, bis jetzt ist das noch nichts«, antwortete ich. »Es kommt noch besser. Wartet nur.« Da warf sich das Pferd, als ob es meine Worte verstanden habe, nieder und wälzte sich, indem es mit den Beinen arbeitete und um sich schlug. Ich kam, und das ist dabei die Hauptsache, sonst ist man verloren, mit den Füßen auf die Erde zu stehen und sprang so, wie es sich wälzte, bald nach rechts, bald nach links, so dass das Tier stets zwischen meinen ausgespreizten Beinen blieb. Das ist außerordentlich anstrengend. Es gehört ein scharfes Auge dazu. Man muss wissen, nach welcher Seite sich das Pferd im nächsten Augenblicke zu drehen beabsichtigt und sich dabei in Acht nehmen, dass man von den schlagenden Hufen nicht getroffen wird. Noch schärfer muss man erraten, wann es wieder aufspringen will, sonst wird man zur Seite geschleudert und es geht auf und davon. Jetzt sprang es auf und nahm mich ganz regelrecht mit in die Höhe, indem ich die Zügel wieder ergriff, die ich während des Wälzens natürlich hatte fahren lassen. »Bravo, bravo«, rief der Alte. »Thunderstorm, ist das ein Vieh! In dieser eleganten Weise macht es euch keiner als nur Old Wubble nach.« »Es kommt noch schlimmer, Sir«, antwortete ich. »Erst ermüde ich es hier und dann lasse ich es durchgehen. Steigt auf, um mir schnell nachzukommen.« Während ich dies sagte, wiederholte das Pferd die schon beschriebenen Versuche, bis es sich zum zweiten Mal wälzte und dann wieder aufsprang. Bis jetzt hatte die menschliche Intelligenz mit dem tierischen Willen gekämpft. Nun aber sollte es rohe Kraft gegen rohe Kraft gelten, was mir stets gelungen war und mir noch von niemandem hatte nachgemacht werden können. Ich nahm das Pferd also fester in die Zügel, rückte weiter nach vorn und legte die Schenke mit aller mir zu Gebote stehenden Kraft an. Es stand starr. Ich horchte. Kam der Ton, den ich erwartete, oder kam er nicht? Ja, er kam. Es war ein langes, tiefes, schmerzliches Stöhnen aus eingeengter Brust. Das sichere Zeichen, dass der Sieg mein sein werde, wenn meine Kraft nicht ermüdete. Das Tier wollte wieder in die Höhe, vorn, hinten, mit allen Vieren. Es konnte nicht. Ich drückte und presste womöglich noch stärker als vorher. Nach jeder vergeblichen Anstrengung stöhnte es laut, der Atem ging keuchend. So dauerte es 5 Minuten und noch länger. Der Schweiß drang ihm aus allen Poren. Es schäumte und warf die weißen Flocken nach allen Seiten. »Prächtig, prächtig«, schrie Old Wubble entzückt. »So etwas habe ich noch nie gesehen.« »Ja, prächtig, das konnte er gut sagen. Hätte er nur an meiner Stelle gesessen. Diese Anstrengung. Die Lunge wollte mir platzen. Der Schweiß drang auch mir aus allen Poren. Aber ich ließ nicht nach.« Da wollte das Pferd sich niederwerfen, um sich wieder zu wälzen. Es konnte nicht. Nur noch ein letzter langer Schenkeldruck aus allen Leibeskräften. Die menschlichen Muskeln und Sehnen siegten. Das Pferd brach zusammen. »Grandios, grandios«, brüllte der Alte. »Ich hätte das nicht fertiggebracht. Es ist wahr, Sir. Ihr seid ein viel, viel besserer Reiter als ich.« Old Sturhan stand still und sagte nichts, aber seine Augen leuchteten. »Schön, schön, oh schön«, schrie Bob. »Master Shatterhan das schon oft machen mit Fremden und mit wildem Pferd. Master Bob dabei sein und es sehen.« »Ich bin noch lange nicht fertig«, antwortete ich. »Passt auf, jetzt geht es fort.« Ich stand mit breiten Beinen über dem Pferde, mit gebücktem Oberkörper und die Zügel in der Hand. Es erholte sich, stand auf und nahm mich mit in die Höhe. Da stand es einige Augenblicke regungslos. Dann schnellte es fort, wie plötzlich von einer gewaltigen Feder getrieben. Ich saß fest und ließ es laufen, nur dafür sorgend, dass es die Richtung nahm, in welche wir wollten. Die anderen drei kamen hinter mir hergejagt. Nach einer Weile blieb es plötzlich halten und begann das Bocken und Wälzen von Neuem. Es sprang auf und jagte wieder fort, hielt abermals an und tat alles, um mich loszuwerden. Ich ließ es gewähren, bis ich die Zeit gekommen meinte, da nahm ich es zwischen die Schenkel wie vorher. Es stand unbeweglich. Ich schwitzte, es stöhnte, schwitzte und schäumte, bis es zum zweiten Mal zusammenbrach. Jetzt wusste ich, dass es keinen Versuch mehr machen, keinen Widerstand mehr leisten werde, und stellte mich zur Seite, als mich die drei eben einholten. Sie parierten ihre Pferde und Old Wubble fragte: »Ihr gebt die Zügel aus der Hand und lasst es frei liegen? Wenn es euch nun davon geht, Sir.« »Es bleibt. Es ist besiegt. Es ist mein«, antwortete ich. »Traut der Bestie nicht. Es wäre schade, jammerschade, wenn es euch nach dieser großen, riesenhaften Anstrengung entkäme.« »Es läuft nicht fort.« »Oho! Passt auf, ich kenne die Dressur.« Ich legte dem Pferde die Hand auf den Kopf und sagte: »Naba, Naba, steh auf, steh auf.« Es sprang auf. Ich ging langsam fort und befahl: »Eta, Eta, komm, komm.« Es kam hinter mir her, nach rechts und links, hin und zurück, bis ich stehen blieb. Da blieb es auch stehen. »Großartig, wirklich großartig«, rief Old Wubble. »Wenn man es nicht sehe, würde man es gar nicht glauben.« »Ihr gebt also zu, dass ich es gebändigt habe.« »Yes, yes und yes.« »Ohne dass ich Arme und Beine oder sogar den Hals dabei gebrochen habe.« »Sprecht nicht davon, Sir. Ich konnte ja nicht wissen, dass ihr im Reiten sogar den alten Wubble übertrefft.« »Sogar? Ihr scheint euch für den besten Reiter des ganzen Erdballs zu halten.« »Ich übertreffe euch ja, das behaupte ich auch. Aber nicht aus Stolz oder Überhebung, denn ich füge sogleich hinzu: Ich habe Reiter getroffen, die mich weit, weit übertroffen haben.« »Oh, Devils, so einen Kerl möchte ich sehen.« »Ich habe auf Pferden gesessen, die $50,000 und noch mehr gekostet hätten, wenn sie überhaupt zu verkaufen gewesen wären. Nun schließt von einem solchen Tiere einmal auf seinen Reiter. Versucht doch einmal ein zugerittenes Kirgisenpferd, einen kurdischen Streithengst oder eine nach der altpartischen Reitkunst geschulte Perserstute zu besteigen. Ihr seid nach hiesigen Begriffen ein vorzüglicher Reiter. Dort aber würdet ihr ausgelacht.« »Kirgisisch, kurdisch, altpartisch? Ich lasse mich aufhängen, wenn ich weiß, was das ist. Habt denn ihr auf solchen Pferden gesessen?« »Ja, und unser Bob würde an meiner Stelle sagen: Wir sind gut aufeinander geritten.« »Oh, oh, oh«, wendete der Neger mit verlegener Miene ein. maß er Bob nicht so sagen, denn Bob nicht mit dabei gewesen. Brummte der Alte. Da hat man sich für einen tüchtigen Kerl gehalten und ist gar keiner. Bitte, so war es nicht gemeint, Mr. Cutter. Ihr seid gar wohl ein tüchtiger Reiter, nämlich in der Art der Cowboys. Ein Roter reitet anders, das gebt ihr zu, nicht? Yes. Weil ich diese indianische Schule genau kenne, konnte ich das Pferd hier überwältigen, sonst nicht. Ich glaube auch nicht, dass es euch gelungen wäre. Nein, ich hätte es nicht fertiggebracht. Das habe ich aber auch eingestanden. Richtig. Nun denkt, dass es noch viele andere Reitervölker gibt. Die Araber, Beduinen, Tuaregs, Imoschar, Perser, Turkmanen, Kirgisen, Mongolen und so weiter. Und jedes dieser Völker hat eine andere Art zu reiten. Kann sich da jemand, der eine Schule vortrefflich reitet, für überhaupt den besten Reiter halten und dann erstaunt von einem anderen sagen, der kommt sogar über mich? Nein, Sir. Ich höre, dass ihr wieder einmal den Kanzelredner macht, denn was ihr da sagt, ist ja, wie ich gern zugebe, alles sehr richtig, aber allein gegen mich gerichtet. Es soll ganz einfach heißen, brüste dich nicht, alter Bubble. Freut mich, dass ihr diesen Stich empfindet. Also wirklich ein Stich. Warum aber stecht ihr mich? Nicht, weil ich denke, mehr zu sein oder mehr zu können als ihr, sondern um euch ein wenig anschmiegender zu machen. Ihr wisst, von wegen dem Sitzen lassen. Ihr habt mir da hinten im Kaani Kulanu wieder gute Lehren geben wollen, und zwar zu einer Zeit und in einer Situation, wo solche Lehren nicht nur überflüssig sind, sondern alles verderben können. Ich habe sie hingenommen, weil ich euch augenblicklich nicht beweisen konnte, dass sie unnütz waren. Diesen Beweis habe ich jetzt erbracht. Wir sind nun einmal beieinander, und da würde es mich freuen, wenn es euch beliebte, mir künftig etwas mehr Vertrauen zu schenken. Der Mangel an Vertrauen kann bei dem, was wir vorhaben, verhängnisvolle Folgen bringen. Egad, ihr habt recht, Mr. Shatterhand, gab er zu. Ich bin ein alter Querkopf geworden, weil ich noch niemals meinen Meister gefunden habe. Ihr habt mir eine Zurechtweisung erteilt, in Worten und noch viel mehr durch die Tat, und ich will sie mir ad notam nehmen. Macht, was ihr wollt, ich werde nicht wieder daran merkeln. Und wenn ihr euch vornehmt, dem Monde auf die eine Backe eine Ohrfeige zu geben, so bekommt ihr von mir auf die andere Backe auch eine. Denn was ihr für möglich haltet, das ist auch möglich. Tis clear. Das habt ihr gut gesagt, stimmte ihm Old Shorehand bei. Ich pflege nicht viele Worte zu machen, aber was Mr. Shatterhand von mir verlangt, das tue ich. Und wenn es mir noch so widersinnig vorkommen sollte. Die Kunst, mit welcher er das Pferd besiegte, war bewundernswert. Doch gibt es wenigstens einen, der das grad so fertig bringt. Ich meine Winnetou. Aber die Kraft, die Körperkraft, der Schenkeldruck, dass das Pferd stöhnt und schäumend und geifert zusammenbricht, das macht ihm niemand nach. Gewiss niemand. Ich bin höher und breiter gebaut als er, aber wenn ich behauptete, ein Pferd in dieser Weise niederbringen und niederringen zu können, so würde das eine Lüge sein, eine großartige Lüge. Und wie das Pferd ihm nun nachläuft, gerade als ob er schon jahrelang sein Herr gewesen wäre. Ja, ihr werdet sehen, dass es sich nun wie ein treuer und gehorsamer Hund zu mir verhält, sagte ich. Es ist nicht nötig, in dieser Weise von mir zu reden, Mr. Shorehand. Ein jeder tut, was er kann. Der eine versteht dieses besser und der andere jenes. Und wenn ein jeder das Seinige leistet, wird es ein gutes Ende geben. Jetzt wollen wir weiter. Doch zunächst nach dem Alt-Chese-Chi, wo wir gestern früh fortgeritten sind, fragte Old Wubble. Nein, nach dem kleinen Walde reiten wir nicht wieder. Warum? Wenn wir nach dem Regenberge wollen, liegt das Wäldchen doch in unserem Wege. Denkt an die Kundschafter, die dort getötet worden sind. Sie kehren nicht zurück. Das erregt das Misstrauen der Comanchen. Ich bin überzeugt, dass Wupperumugi ihnen einige Krieger nachsenden wird. Dürfen die auf unsere Fährte treffen? Nein, denn sie würden uns nach dem Regenberge folgen und alles wäre verraten. Aber Parker, Hawley und Langes Messer haben doch auch eine Fährte gemacht, die dorthin führt. Das war gestern. Sie ist also nicht mehr zu sehen. So müssen wir einen Umweg machen. Aber wohin? Das ist doch zu erraten. Etwa zwischen dem kleinen Walde und dem blauen Wasser hindurch? Das geht nicht, denn da würde unsere Spur noch viel eher und viel leichter bemerkt. Wir müssen noch weiter nach rechts abweichen. Also wieder über den Rio Pecos hinüber. Ja. Das ist allerdings ein Umweg. Und was für einer? Sollte er nicht zu groß sein, Sir? Da meinte Old Shorehand kopfschüttelnd. Ihr seid doch unverbesserlich, alter Wabbel. Soeben erst habt ihr davon gesprochen, dem Monde eine Ohrfeige geben zu wollen, wenn es Mr. Shatterhand für möglich hält. Und jetzt ist das, was er will, euch schon wieder nicht recht. Well, ich sage kein Wort mehr, kein einziges. Ich stimme Mr. Shatterhand vollständig bei. Ob dieser Umweg groß ist oder nicht, wir müssen ihn machen. Merkt ihr denn nicht, dass Mr. Shatterhand auf diese Weise zwei Fliegen mit einem Schlage treffen will? Zwei Fliegen. Die erste? Dass unsere Spur nicht gesehen wird. Well. Und die zweite? Nale Masiuf. Nale Masiuf? Der soll eine Fliege sein? Wieso? Heute ist doch der dritte Tag. Ach, richtig. Von dem Abende am blauen Wasser an ist es der dritte Tag, an welchem Nale Masiuf mit seinen 100 Roten kommen soll. Wollen wir nach ihm spüren? Ja, antwortete ich. Es ist uns von Vorteil zu erfahren, ob er schon da ist oder nicht. Wieso, Sir? Weil ich annehmen musste, dass die Roten bald nach seiner Ankunft nach dem Llano Estacado aufbrechen werden. Wir können uns dann danach richten. Wir haben uns von jetzt an also mehr nach rechts hinüberzuhalten. Kommt, wir wollen fort, Meschurs. Meschurs, wiederholte der Neger. Haben Master Shatterhand auch Master Bob mit meinen? Natürlich, ja. So sein Master Bob auch mit Meschurs. Versteht sich, lieber Bob. Oh, oh, oh, Bob auch mit Meschurs. Schwarzer Bob sein also grad so Gentleman wie weißer Gentleman. Er sich sehr darüber freuen und nun zeigen, dass er grad so tapfer und mutig wie weiße Jäger. Leider aber er nun haben kein Gewehr, um totschießen rote Indianer. Du wirst eins bekommen. Wir haben am kleinen Walde mehrere erbeutet. Davon suche ich dir eines heraus. Was dir sonst noch fehlt, ein Messer und dergleichen, das bekommst du auch. Als ich jetzt mein Pferd streichelte, litt es das ruhig, ohne ein Zeichen der Abneigung sehen zu lassen. Ich untersuchte die Hufe. Es gab sie so ruhig her wie ein Bauernpferd, welches stets im Stalle gestanden hat und mit seinem Herrn auf vertrautem Fuße steht. Als ich aufgestiegen war, blieb es stehen. Kurz, es verhielt sich genauso wie ein Pferd, welches man mit dem bekannten Ausdrucke als militärfromm bezeichnet. Es hatte mich als seinen Meister anerkannt. Old Wabbel schüttelte vor Verwunderung darüber den Kopf, sagte aber nichts. Da es auch vor den anderen und ihren Pferden nicht mehr scheute, brauchte ich mich nicht mehr von ihnen abzusondern. Wir konnten also zusammenhalten und taten dies, indem bald dieser und bald jener eines seiner Erlebnisse zum Besten gab. Auch Old Shorehand erzählte einige seiner Abenteuer. Er hatte dabei eine eigene, kurze, prägnante Weise, welche den Gedanken, dass er nach unserem Lobe strebe, gar nicht aufkommen ließ. Das, was wir aus seinem Munde hörten, waren mehr Berichte als Erzählungen. Old Wabbel fand dabei einige Male Gelegenheit, Fragen auszusprechen, bei deren Beantwortung der Erzähler eigentlich gar nicht umgehen konnte, über seine Herkunft und seine Verhältnisse Auskunft zu erteilen. Und das war jedenfalls auch der Zweck des Alten. Aber Old Shorehand wusste sehr klug auszuweichen, und ich hörte und merkte es ihm an, dass es nicht in seiner Absicht lag, sich auch nur zu einer Andeutung bewegen zu lassen. Über sein Leben und seine Erfahrungen im Wilden Westen sprach er. Weiteres aber konnte der Alte nicht erfahren. Ich meinerseits hütete mich, eine Frage auszusprechen, die mich ihm hätte als neugierig erscheinen lassen können. In dieser Weise verging der Vormittag und ein großer Teil des Nachmittags, und es war gegen Abend, als wir den Rio Pecos an einer Stelle erreichten, welche vielleicht eine englische Meile oberhalb der Mündung des Blauen Wassers lag. Wir schwammen hinüber, denn die Umgehung des Blauen Wassers konnte nur auf der jenseitigen, der rechten Seite des Flusses geschehen. Drüben angekommen, stießen wir auf eine Fährte, welche in der Nähe des Wassers abwärts führte. »Hallo«, meinte Old Wabbel, »da sehen wir ja gleich, dass Nale Masiuf mit seinen Roten schon angekommen ist.« Old Shorehand warf nur einen kurzen Blick auf die Spuren und entgegnete dann. »Das ist er nicht gewesen.« Nicht? Wieso? Wie viel Rote sollte er bringen? 100. Ist das die Fährte von 100 Reitern? Nein, das gebe ich zu. Wenn er es nicht gewesen ist, so möchte ich wissen, wer... Sollte es nur ein Forttrab von seiner Schar gewesen sein? Möglich. Da kommen die anderen nach und entdecken unsere Spuren. Was ist da zu tun? Wir dürfen uns nicht verraten. Was zu tun ist, mag Mr. Shatterhand bestimmen. Ich bog mich vom Pferde herab, um die Eindrücke der Hufe genau zu betrachten, und sagte dann: Das sind ungefähr 20 Reiter gewesen, welche sich sehr sicher gefühlt haben müssen, denn sie sind nicht im Gänsemarsche geritten. Die Spur ist wenigstens 4 Stunden alt. Wer hinter uns herkommt und ein gutes Auge hat, kann die unsrige also sehr leicht von ihr unterscheiden. Aber der Abend ist nahe, der diese Unterscheidung unmöglich macht. Wollen ihr getrost folgen, ich muss sie besser kennenlernen. Wir lenkten in die Fährte ein und kamen bald an eine Stelle, wo die Reiter angehalten hatten. Sie wurde an der vom Flusse abgewendeten Seite von Büschen begrenzt, in denen es eine schmale Lücke gab. »Ja, es sind ungefähr 20 Reiter gewesen«, wiederholte ich. »Weiter ist nichts herauszufinden.« »Also ein Vortrab?«, fragte Old Wubble. »Das möchte ich bezweifeln.« »Warum?« »Weshalb sollte Nale Masiuf seine Schar geteilt und eine Vorhut vorausgesandt haben? Das tut man nur vor dem Kampfe oder wenn man sich in einer sehr unsicheren Gegend befindet. An einen Kampf war nicht zu denken, und unsicher haben sich diese Leute nicht gefühlt, sonst wären sie in ganz anderer Weise geritten. Wir haben es also nicht mit einem Vortrab zu tun, sondern mit einem ganz selbstständigen Trupp. Nale Masiufs Leute sind es nicht gewesen.« Ich denke da an den jungen Häuptling Shiba Big, meinen Bekannten, der ja auch nach dem blauen Wasser kommen muss, wenn er mit Wupperumugi nach dem Llano Estacado will. Er soll den Führer machen. Vielleicht ist er es gewesen. Das ist sehr leicht möglich, Sir. Was tun wir nun? Folgen wir dieser Fährte? Das hat keinen Zweck und würde uns nur in Gefahr bringen können. Aber wir müssen doch stromabwärts gehen, um wieder an das andere Ufer zu kommen. Ja, aber nicht so nah am Wasser hin, wo wir jeden Augenblick auf Rote treffen können. Wir reiten einen Bogen, und zwar so, dass wir die Furt erst dann erreichen, wenn es dunkel ist und wir nicht gesehen werden können. Das ist klug und zugleich gefährlich. Wieso gefährlich? Wenn noch vor der Dunkelheit Insmen hinter uns herkommen, sehen sie die Stelle, wo wir diese Fährte verlassen haben. Unsere Spur muss ihnen auffallen, sie folgen uns und wir sind verraten. Wenn wir es dumm anfangen, ja. Wir müssen eben da abweichen, wo es nicht bemerkt werden kann. Wo wäre das? Hier? Hier? Ah. Ja, hier. Meint ihr nicht, dass diese Lücke im Gebüsch die beste Gelegenheit dazu bietet? Ob Lücke oder nicht, sie werden doch bemerken, dass eine Fährte abseits führt. Nein, wenn wir es richtig machen. Wir reiten nicht langsam hinein, sondern im Sprunge. Dass unsere Pferde hier zum Sprunge angesetzt haben, können sie nicht sehen, weil diese Stelle von Spuren ganz bedeckt und niedergetreten ist. Unsere Pferde fassen jenseits der Lücke wieder Fuß, wodurch allerdings Hufeindrücke erzeugt werden, die aber von hier aus nicht gesehen werden können, weil die Lücke schmal ist und die Zweige unten ineinander gehen. Wir müssen hochspringen und uns dabei hüten, Blätter abzustreifen oder gar Äste abzubrechen. Well, das geht, Mr. Shatterhand. Wer springt zuerst? Ich. Kommt ihr mir einzeln nach und macht es genau wie ich. Ich nahm mein Pferd hoch, gab ihm die Hilfe und flog in einem weiten Bogen zwischen den Büschen hindurch, wo ich natürlich nicht halten blieb, sondern für die anderen Platz machte. Sie kamen ebenso gut hinüber wie ich, und dann durchquerten wir den hier schmalen Waldessaum des Flusses, bis wir hinaus auf das offene Terrain kamen. Da ritten wir in gerader, rechtwinklig vom Flusse wegführende Linie weiter, bis wir so weit von ihm entfernt waren, dass wir von dort aus nicht gesehen werden konnten. Von hier aus schlugen wir die parallele Richtung ein und lenkten, als wir weit genug abwärts gekommen waren, wieder nach dem Pecos zurück. An sein Ufer zurückgekehrt, mochten wir uns ungefähr eine halbe englische Meile unterhalb der Furt befinden und waren also gezwungen, uns rückwärts zu wenden. Dabei war große Vorsicht erforderlich, denn es war inzwischen dunkel geworden und die Situation überhaupt nicht ganz geheuer. Infolge des Zuzuges, den Wupperumugi erwartete, musste man gerade an der Furt stets auf Begegnungen gefasst sein. Wir stiegen also ab und gingen zu Fuße, indem wir die Pferde führten und uns bemühten, so wenig Geräusch wie möglich zu verursachen. Es zeigte sich gar bald, dass diese Behutsamkeit gar nicht überflüssig war, denn wir bemerkten, noch ehe wir die Furt erreicht hatten, einen brenzlichen Geruch. Es gab ein Feuer in der Nähe, wir blieben also stehen. Es galt natürlich zu erfahren, wer das Feuer angebrannt hatte. Das wollte ich mit Old Shorehand tun. Wir übergaben also Old Wubble und Bob unsere Pferde und Gewehre und schlichen uns weiter. Der Geruch wurde mit jedem Schritte stärker, und als wir nur noch eine kurze Strecke bis zur Furt hatten, sahen wir das Feuer. Es brannte in der Nähe des Wassers. Wer sich dort befand, das konnten wir nicht sehen, weil Büsche dazwischen lagen. Wir huschten mit Anwendung aller Vorsicht weiter und weiter, bis wir dieses Gebüsch erreicht hatten. Es lag ungefähr 12 Schritte von dem Feuer entfernt, an welchem 2 Indianer einander gegenüber saßen, die Gesichter einander zugekehrt, so dass wir beide im Profile sehen konnten. Es waren Comanchen. Was wollten sie hier an der Furt? Wozu hatten sie dieses Feuer? Das waren die 2 Fragen, die wir uns natürlich vorlegen mussten. Die Beantwortung konnte uns nicht schwerfallen. Old Shorehand hatte dieselben Gedanken wie ich. Er gab ihnen Ausdruck, indem er mir zuflüsterte. Nale Masiuf ist noch nicht da. Ihr habt also mit euren Vermutungen recht gehabt, Sir. Ja, sie warten auf ihn und haben diese Wachen hier ausgestellt, die ihn empfangen sollen. Warum sie das für nötig gehalten haben? Das ist sehr einfach. Nale Masiuf ist von einem anderen Stamm als Wupperumugi und hat seine Weideplätze entfernter von hier. Darum kennt er die Furt nicht, und diese beiden sollen sie ihm zeigen, wenn er kommt. Das trifft jedenfalls zu. Wie gut, dass wir erst am Abende hierher kamen. Ja, am Tage hätten sie uns wahrscheinlich bemerkt, denn da waren sie jedenfalls auch schon da. Nun hat uns der Geruch ihres Feuers vor Entdeckung bewahrt. Das wäre schlimm gewesen, denn wenn es auch ganz unmöglich gewesen wäre, dass sie uns hätten fassen können, so wüssten sie doch nun, dass wir noch immer hier sind, während sie das Gegenteil dachten. Dieses Feuer ist allerdings ein Beweis, dass sie überzeugt sind, wir seien über alle Berge. Wenn sie uns noch hier in der Gegend glaubten, würden sie sich hüten, eins anzuzünden. Dumme Kerls, sie werden doch nie klug. Sie dürfen sich nicht darüber beschweren, dass sie keine Gelegenheit gehabt hätten, gescheit zu werden. Ihr habt ihnen genug gute Lehren erteilt. Bleiben wir hier? Ich möchte. Ich auch. Jetzt sitzen sie zwar stumm wie Ölgötzen da, aber es ist doch möglich, dass sie miteinander reden. Wenn sie das tun, werden wir etwas erfahren. Wichtiges? Wenn nicht gerade das, so doch wenigstens etwas, was uns interessiert. Der eine rechts ist nämlich ein hervorragender Krieger. Kennt ihr ihn? Ja, als ich sie da drüben am blauen Wasser belauschte, saß er mit bei dem Häuptlinge und nahm neben dem Alten mit am Gespräch teil. Wenn sie reden, dann doch wahrscheinlich von ihren kriegerischen Vorhaben. Horcht! Der Rote, von dem wir sprachen, hatte ein Wort gesagt, aber so kurz und unterdrückt, dass es nicht zu verstehen gewesen war. Der andere antwortete, aber auch für uns unverständlich. So fielen eine Zeit lang einzelne Worte hin und her, ohne dass wir wussten, wen oder was sie betrafen. Da legten wir die Ohren auf die Erde, um besser verstehen zu können. Kaum hatten wir das getan, so stieß Old Shorehand mich mit dem Ellbogen bedeutungsvoll an. Ich wusste sogleich, was er meinte, denn ich hatte das Geräusch, auf welches er mich aufmerksam machen wollte, auch gehört. Wir kannten es beide genau. Es war das dumpfe Hufstampfen von Pferden auf weichem Grunde, wobei an eine Wurzel oder sonst etwas Festes gestoßen wird. »Waren das etwa unsere Pferde?« fragte Old Shorehand. »Nein, der Schall kam abwärts. Da handelt es sich um Rote, die da kommen.« »Jedenfalls. Auch Comanchen, sonst würden sie sich sehr in Acht nehmen und ihre Pferde besser führen.« »Comanchen sind es, aber sie wissen nicht, dass hier auch Rote sitzen.« »Sollten sie das Feuer nicht sehen?« »Nein. Der Schall lässt auf einer Entfernung von wenigstens 80 Schritten schließen und nach oben hin stehen dichte Sträucher, welche das Feuer verdecken.« »Aber riechen müssen sie es doch.« »Nein, denn der Wind kommt von oben und weht den Rauch und also auch den Geruch abwärts.« »Bin neugierig, wer es ist.« Ich auch. Sobald sie das Feuer entdecken, werden sie die Pferde anhalten, um abzusteigen und herbeizuschleichen. Dann erfahren wir jedenfalls etwas. Wir warteten. Das dumpfe Geräusch wiederholte sich noch zweimal. Die beiden Comanchen am Feuer hörten es nicht, weil sie nicht, so wie wir, mit den Ohren auf der Erde lagen. Dann war es still. Es verging eine Weile. Die Kommenden waren aufmerksam geworden und hatten sich jedenfalls leise herbeigemacht. Da raschelte es plötzlich im gegenüberliegenden Gebüsch und ein lautes Hihi erschallte. Die beiden Wächter sprangen erschrocken auf. Schon machten sie Miene, sich in die Sträucher zu verbergen, hinter denen wir steckten. Wir sprangen auch schon auf, um schleunigst zu retirieren. Da ertönte von jenseits der laute, fragende Ruf. Wupa, Wupa! Infolgedessen blieben die Wächter stehen, und der eine von ihnen antwortete. Umugi, Umugi! Sie setzten sich wieder nieder, sie waren beruhigt, denn dieser Zuruf hatte sie überzeugt, dass die, die kamen, keine Feinde waren. Wupa, Umugi, das war ein Erkennungszeichen, welches verabredet worden war. Man sieht, dass die Roten von den Weißen den Gebrauch des Feldgeschreis gelernt und sich angeeignet haben. Es verging einige Zeit, dann kamen zwei Reiter von oben herab. Sie hatten ihre zurückgelassenen Pferde geholt und stiegen am Feuer ab. Wir beide hatten uns natürlich wieder niedergelegt. Die Ankömmlinge setzten sich zu den Wächtern, ohne zunächst ein Wort zu sagen. Das ist so Indianersitte. Erst als ungefähr 5 Minuten vergangen waren, begann der, den ich als hervorragenden Krieger bezeichnet hatte und der die Unterhaltung führte, während sein Gefährte schwieg. »Meine roten Brüder sind erwartet worden.« Wupa Umugi harret voller Ungeduld. »Darf ein Krieger ungeduldig werden?« fragte einer der Gekommenen. »Er darf es nicht zeigen, aber er darf es sein.« »Habe ich gesagt, dass er es gezeigt habe?« »Das hat mein Bruder nicht gesagt.« »Wir haben schon am Nachmittage gewartet. Nun kommt ihr als Vorhut. Wann wird Nale Masiuf nachfolgen?« »Er folgt heute nicht nach.« »Uff! Wir kommen nicht als Vorhut, sondern als seine Boten. Wo ist Wupa Umugi, mit dem wir sprechen sollen?« »Er lagert am blauen Wasser.« »Führe uns zu ihm.« »Wir können noch warten. Meine Brüder wissen, dass ich das Ohr und das Vertrauen des Häuptlings besitze. Wenn sie nicht zornig empfangen werden wollen, mögen sie mir ihre Botschaft sagen, damit ich den Häuptling vorbereite.« Die beiden Boten sahen einander fragend an, und dann antwortete der Sprecher. »Ja, wir wissen, dass du der Mund und das Ohr des Häuptlings Wupa Umugi bist. Darum sollst du erfahren, was du hören willst, obgleich wir den Befehl erhielten, nur mit dem Häuptling zu sprechen. Nale Masiuf kann mit seinen 100 Kriegern heute nicht kommen.« »Uff, warum?« »Weil er von Bleichgesichtern aufgehalten wurde, mit denen er kämpfen musste.« »Gibt es Bleichgesichter in der Nähe?« »In der Nähe nicht, aber jenseits des Mistake Canyons stießen wir plötzlich auf Soldaten der Bleichgesichter, welche über uns herfielen. Es waren ihrer so viele, dass wir fliehen mussten, wobei viele unserer Krieger verwundet oder gar getötet wurden. Die Bleichgesichter verfolgten und zerstreuten uns, und als es Abend wurde, hatten sich nur 50 Krieger bei dem Häuptlinge eingefunden.« »Uff, uff, uff! Was wird Wupa Umugi sagen?« »Vielleicht verschiebt ihr den Zug nach dem Llano Estacado und zieht nach dem Mesquite Canyon, um euch zu rächen.« »Das soll er nicht. Nale Masiuf, unser Häuptling, hat uns befohlen, ihm dies zu sagen. Die Bleichgesichter, mit denen wir kämpften, sind keine Westmänner, sondern Soldaten. Wenn wir sie besiegen und es kommt auch nur einer nach seinem Fort zurück, so werden 100 und wieder 100 neue Soldaten gesandt, um die Gefallenen zu rächen. Ja, unsere Toten sollen gerecht werden, aber so, dass kein Soldat heimkehrt, sondern alle sterben müssen.« »Hat Nale Masiuf einen Plan ersonnen, wie das geschehen soll?« »Ja.« »Kennst du ihn?« »Ja, ich soll ihn Wupa Umugi mitteilen.« »Darf ich ihn hören?« »Ihr alle müsst ihn erfahren. Warum sollte ich ihn dir da nicht sagen dürfen?« »So steht mein Ohr mit Spannung offen, dich zu hören.« »Die Soldaten der Bleichgesichter müssen nach dem öden Llano Estacado gelockt werden, um dort zu verschmachten.« »Uff, uff, uff! Das ist ein Gedanke, der den Beifall unseres Häuptlings sofort haben wird. Diese weißen Hunde müssen alle untergehen und keiner darf zurückkehren, um erzählen zu können, was geschehen ist. Mein roter Bruder hat recht. Darum darf der Zug nach dem Llano nicht verschoben werden, sondern muss schnell unternommen werden, denn wenn wir die Bleichgesichter in den Tod locken und nicht selbst verschmachten wollen, brauchen wir das Wasser, an welchem der Bloody Fox wohnt. Dieses müssen wir haben, ehe wir die Soldaten nach dem Llano Estacado führen können. Wie sollen sie dorthin gelockt werden? Ist der junge Häuptling Shiba Big schon hier bei meinen roten Brüdern eingetroffen? Er kam am Nachmittage mit 20 Mann. Er kennt den Weg nach dem Wasser der Wüste und wird von Wupaumugi so viele Krieger erhalten, wie nötig sind, sich in den Besitz des Wassers zu setzen und den blutigen Fuchs zu fangen. Während er das tut, wartet Wupaumugi hier so lange, bis Nale Masiuf kommt, um zu ihm zu stoßen. Wann wird das geschehen? Er hat, als wir uns nach dem Kampf versammelten, sofort zwei Boten heimgesandt, die noch 100 Krieger holen müssen, welche im Rücken der weißen Soldaten bleiben sollen, ohne sich von ihnen sehen zu lassen, bis die Bleichgesichter sich in der Wüste befinden. Jetzt wartet er einen Tag, um die versprengten Krieger zu sammeln, und greift die Soldaten dann an. Er wird aber nicht kämpfen, sondern sich zurückziehen bis hierher an das blaue Wasser, wo er seine wenigen Leute mit euren 150 Kriegern vereinigt. Die Bleichgesichter werden folgen. Kommen sie hier an, so sind wir schon fort. Wir lassen uns stets sehen, aber sobald wir angegriffen werden sollen, weichen wir zurück, bis wir die weißen Hunde in der Wüste haben. Da sind wir ihnen voraus, und die 100 Krieger, nach denen Maler Mavsiuf gesandt hat, kommen hinter ihnen her. Sie werden also eingeschlossen sein. Auch wenn sie uns dann angreifen wollen, werden wir nicht kämpfen, sondern immer weiter in die Wüste zurückweichen. Denn wir haben Wasser, sie aber keines. Sie werden also verschmachten und sterben müssen, bis auf den letzten Mann, während wir keinen der unsrigen verlieren. Uff, uff! Dieser Plan ist gut, sehr gut! Denkt mein roter Bruder, dass Wupaumugi auf denselben eingehen wird? Er wird ja sagen, ich weiß es genau. Und wenn er dagegen wäre, würde ich ihn überreden. Die Versammlung der Ältesten ist ganz gewiss auf meiner Seite. So wollen wir sofort nach dem blauen Wasser, damit ich mit dem Häuptlinge sprechen kann, denn ich muss mich beeilen, Nale Masiuf die Antwort zu bringen. Mein Bruder warte noch eine kleine Weile. Der Plan ist sehr gut, er wird zum vollständigen Verderben der Bleichgesichter führen, aber er hat eine Lücke. Welche? Shiba Big, der die Wüste kennt, soll mit einer Schar vorausreiten und sich in den Besitz des Wassers setzen. Wenn wir dann kommen, wie finden wir den Ort, wo das Wasser ist? Er wird zurückkehren und uns den Weg zeigen. Wird er das können? Wird er Zeit dazu haben? Wird er durch nichts verhindert werden? Auch daran hat Nale Masiuf gedacht. Als die drei Häuptlinge den Zug nach dem Llano besprachen, hat Shiba Big gesagt, dass es an der letzten Höhe vor dem Beginn der Wüste ein Wasser gebe, welches Sux Malestavi heißt. Mehrere von den Kriegern der Comanchen sind an diesem Orte gewesen. Sie kennen ihn und werden ihn sehr leicht finden. Sux Malestavi? Diese Stelle weiß ich auch, denn ich bin einige Male dort gewesen. Das ist gut. Weil dieser Ort an dem Wege liegt, den Shiba Big zu nehmen hat, wird er dort die Vorbereitungen treffen, welche nötig sind, wenn wir von dort aus auf alle Fälle den Weg nach dem Wasser finden sollen. Es gibt viele Büsche und junge Bäume dort. Er wird viele Stangen schneiden und sie von da aus in den Sand der Wüste bis nach dem Wasser stecken. Uff, so wie es die Bleichgesichter tun, wenn sie durch die Wüste reiten und den Weg nicht verlieren wollen. Ja, so. Wenn wir dann nach dem Sux Malestavi kommen und Shiba Big uns dort nicht erwarten kann, so finden wir die Stangen, welche uns den Weg weisen. Und die Bleichgesichter kommen hinter euch her und finden das Wasser dann auch. Nein. Hat mein Bruder einmal von den weißen Räubern gehört, welche Stakemen genannt werden? Ja. Weiß mein Bruder auch, was diese Leute tun, um die Reisenden in den Tod zu führen? Sie ziehen die Stangen heraus und setzen sie anders. Können die roten Krieger nicht auch tun, was die Bleichgesichter machen? Uff, das ist wahr. Wir ziehen hinter uns die Stangen heraus und stecken sie nach einer Richtung ein, wo es kein Wasser gibt und die Soldaten verschmachten müssen. Hat mein roter Bruder noch eine Frage oder ein Bedenken? Nein. Das ist es, was ich Wupaumugi, dem Häuptlinge, zu sagen habe. Wenn er auf diesen Plan eingeht, wird nicht nur das Wasser in der Wüste den Comanchen für immer gehören, sondern wir werden den blutigen Fuchs fangen und die weißen Soldaten verderben. Er wird ganz gewiss tun, was ihm Nale Masiuf durch dich vorschlagen lässt. Ich habe es gesagt. Hauk. So wollen wir nun nach dem blauen Wasser reiten, denn wir haben keine Zeit. Wir müssen sofort wieder zurückkehren, weil Nale Masiuf auf uns wartet. Und wir können hier das Feuer auslöschen, denn weil eure Krieger nicht kommen, brauchen wir nicht auf sie zu warten. Wir werden euch durch die Furt führen. Sie traten das Feuer aus und entfernten sich dann, um in den Fluss zu gehen, die beiden Boten zu Pferde und die beiden Wächter zu Fuß. Ende von Abschnitt 14.